Also zu meinem Leben gehört es, dass relativ viel immer auch nachts passiert. Als wir mal auf dem Dachboden am Renovieren waren, kam irgendwann eine meiner Töchter. Okay. Diese Arbeit, aber nicht letzte. Also ich hoffe ja, es geht besser. Ja, wunderbest. Also diese Arbeit war auch eine nächtliche Aktion, aber nicht letzte Nacht. Es gibt in unserem Leben manchmal die Situationen, dass wir vor unüberwindlichen Mauern stehen. Ich sag mal ein Beispiel aus der Geschichte des Volkes Israel. Mose bekommt den Auftrag, sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei zu führen. Eine unmögliche Aufgabe. Eine unmögliche Aufgabe. Warum war das scheinbar unmöglich? Weil es um die Frage ging, ob der Gott der Pharao, der Ägypter, Pharao, der ließ sich als Gott anbeten, es zulässt, dass der Gott der Hebräer sein Volk aus seiner Macht rausholt. Es war eine Auseinandersetzung, es war ein Kampf. Und wenn ihr die Geschichte des Volkes Israel an der Stelle so ein bisschen vor Augen habt, dann wisst ihr, was das bedeutete und zu was das auch geführt hat. Am Ende hat das Volk Israel seinen Gott am Horeb angebetet. Waren sie dort, wo er sie hingeführt hat? Aber das ist ja gar nicht die einzige Geschichte in der Bibel, die uns deutlich macht, dass wir manchmal vor unüberwindlichen Mauern stehen. Das, was wir eben gehört haben, dieser Text aus dem Epheserbrief, aus dem ersten Timotheusbrief im Blick auf die Gemeinde in Ephesus, der beschreibt ja auch ganz Ähnliches. Ich werde nachher noch ein bisschen was dazu sagen, in welcher Situation der Timotheus eigentlich war, dort in dieser Gemeinde. Aber ich habe gedacht, dieses Stichwort Mauern, das ist für mich ein Bild, mit dem wir heute Morgen mal ein Stück umgehen, um uns vor Augen zu halten, was ist unsere Lebenssituation, was ist die Lebenssituation, in der wir insgesamt unterwegs sind und uns da ein Stück ranzutasten, dieses Thema Glaube kämpferisch. Ich habe euch ein Bild mitgebracht dazu. Ich hänge das hier an. Eine Weltkugel kann man wahrscheinlich unschwer erkennen. Nur symbolisch und mittendrin ein rotes Herz. Warum? Warum? Lass mich das so deutlich machen. Gott hat diese Welt geschaffen, in der wir leben. Er hat sie uns gegeben. Das ist der Lebensraum, in dem wir leben. Aber Gott hat uns Menschen, die wir in dieser Welt leben, geliebt. Ich erinnere euch an den Satz, den Jesus dem Pharisäer Nikodemus bei einem nächtlichen Gespräch einmal gesagt hat: Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott hat diese Welt geliebt, darum das Herz mitten in diesem symbolischen Weltkugel. Und die Menschen, die auf dieses Angebot der Liebe Gottes geantwortet haben, deren Leben durch Jesus Christus erneuert worden ist, leben in dieser Welt. Hier sind lauter kleine Kreuze drauf. Nicht, weil es so viele Verstorbene gibt, sondern als eine Erinnerung daran, dass der Tod Jesu am Kreuz unser Leben bedeutet. Und überall auf der Welt, ich finde das faszinierend, überall auf der Welt leben Menschen, die unterwegs sind mit Jesus. Wir leben in dieser Welt, die Gott uns gegeben hat. Wir leben hier in dieser Welt als Menschen, die Gott geliebt hat. Und dennoch stehen wir in einer Auseinandersetzung mit ganz vielen Fragen, die man vielleicht gar nicht einfach so bewältigen kann. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Da gibt es das Feld unseres Alltags. Was gehört zu unserem Alltag? Zu unserem Alltag gehört vielleicht der Beruf, in dem wir unterwegs sind. Zu unserem Alltag gehören Menschen, mit denen wir in unserem Beruf zu tun haben. Kollegen, Vorgesetzte. Da ist überhaupt die Herausforderung unseres alltäglichen Lebens, vor der wir stehen. Und das sieht ja sehr unterschiedlich aus. Ich darf meinen Tagesanfang anders gestalten als jemand, der auf der Werft arbeitet. Wir mussten immer um 6:45 da sein morgens. War schon eine Herausforderung, habe ich, wenn ich mich daran erinnerte. Denn wenn der Bus um 5:30 weg war aus Tostedt, dann musste ich zusehen, wie ich mit der Bahn nach Hamburg reinkomme. Und ich wusste immer, dann komme ich zu spät. Aber ihr kennt das. Ich muss euch darüber nichts erzählen. Aber das ist unser Alltag mit dem, was zu unserem Berufsleben gehört. Oder das andere, ich setze das mal auf die Seite, sind die Beziehungen zu anderen Menschen. Das kann unsere eigene Familie sein. Nur beispielhaft. Der Partner, die Kinder, die Eltern. Immer wieder wechselt. Und man steht manchmal vor Fragen, wo man sagt, wie soll man die eigentlich bewältigen? Mauern, die sich uns auftun und wo wir nicht wissen, wie kommen wir damit klar. Wenn ich das so sage, dann bin ich noch in einem sehr individuellen, sehr persönlichen Bereich. Aber es gehört zu unserem Leben dazu. Wir sind in diese Welt gestellt. Oder ein anderer Begriff, den ich benutze, ist das Thema Umwelt, Leben. Ich meine damit dies. Ich meine das, worauf wir keinen Einfluss haben. Wie gehen wir denn damit um? Mit dem, was aktuell in den Nachrichten tagtäglich wieder zu beobachten ist und was sozusagen das zweite Thema neben Pandemie ist. Ukraine, Russland, mögliche Kriegsdrohung, wie auch immer. Ich will das einfach nur hier als Beispiele einmal nennen, damit wir dieses Bild vor Augen haben. Wir stehen vor Hindernissen, die wir nicht einfach überwinden können. Als 2019 das begann mit der Pandemie, hat man gesagt, okay, paar Monate, dann haben wir das Thema durch. Dann kam 2020, dann kam 2021. Hallo? Und jetzt sagen wir, wir werden uns wohl daran gewöhnen müssen, dass das unser Leben begleitet. Und müssen neue Spuren suchen, wie wir damit umzugehen haben. Und ich will noch ein viertes großes Stichwort hier hinhängen. Das ist das Thema Glaube. Und Glaube hat ja immer auch eine persönliche Seite, aber hat auch eine institutionelle Seite. Also ich rede über das Thema Kirche, Gemeinde, nicht nur wie lebe ich mit in einer Gemeinde, mein Hauskreis, sondern auch das Miteinander der Kirchen und Gemeinden in unserem Land und weltweit. Und auch da ist ja im Moment viel in den Nachrichten von zu hören, wenn man das so denkt. Glaube, Glaube, was heißt das eigentlich? Glaube heißt Vertrauen auf den Gott, der mir das Leben geschenkt hat. Den Gott, den wir nicht sehen und der doch da ist, unverrückbar. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und jetzt könnten wir das machen, dass wir über die Geschichten der Bibel miteinander nachdenken, die Geschichten von Menschen. Wir könnten nachdenken über einen Josef, der als junger Mann versklavt wurde, von seinen Brüdern verkauft wurde und in Ägypten landete. Und der am Ende doch von Gott gebraucht wurde, um seine Familie zu bewahren vor der Hungersnot. Aber wie viele Jahre lagen dazwischen? Und welches Auf und Ab seines Lebens? Mauern, vor denen er stand. Auch irgendwann mal im Gefängnis gewesen, weil er verleumdet wurde und sich nicht dagegen wehren konnte. Nicht wissen, komme ich da eigentlich wieder raus. Aber gerade auch an ihm als Person, an Josef, kann man sehen, was das bedeutet, wenn einer sagt, ich glaube an Gott und ich halte mich an ihn. Und seine Beziehung zu Gott hat sein Leben in einer ganz bestimmten Weise gestaltet, sodass er nicht Leute übers Ohr gehauen hat, sondern dass er seinen Weg mit einer Gradlinigkeit ging. Und Gott hat ihn gebraucht. Für andere in seinem unmittelbaren Umgebung, für seine Familie, letztlich für das ganze Volk der Ägypter. Wir leben in dieser Welt. Ich gehe hinein in das, was über Timotheus zu sagen ist und über den Text, den wir gelesen haben. Der erste und der zweite Timotheus, das Brief, das sind Briefe, die der Apostel Paulus an einen Freund geschrieben hat, an einen Freund und Mitarbeiter, dem er beauftragt hat, in Ephesus in der Gemeinde dafür zu sorgen, dass die Gemeindeentwicklung positiv weitergehen kann. Eigentlich ist Timotheus als Krisenmanager in diese Gemeinde gekommen. Was war Timotheus für ein Typ? Wenn man die verschiedenen Bibelstellen liest, die von ihm uns berichten, dann merkt man, Timotheus war eigentlich eher ein vorsichtiger, eher ein zurückhaltender Mensch, vielleicht sogar ein relativ ängstlicher Typ. Timotheus war ein junger Mann. Und er kam in eine Gemeinde, die mit zu den ersten Gemeinden gehörte, die Paulus gegründet hat. Eine gestandene Gemeinde so. Und sie war in eine Krise geraten und Timotheus sollte jetzt dort bleiben. Paulus war zuerst auch dort gewesen und sozusagen als Krisenmanager diese Gemeinde leiten und ihr helfen. Eigentlich eine Überforderung. Und da hinein gehört dieser Bibeltext. Ich lese das nochmal, diese Sachen, was Paulus hier schreibt. Du, mein lieber Timotheus, gehörst Gott und du dienst ihm. Paulus erinnert seinen Freund und Bruder und Mitarbeiter daran, was der Glaube für ihn ausmacht. Du gehörst zu Gott. Müssen wir das uns nicht vor Augen halten, immer wieder in unserem Alltag? In Situationen, die wir nicht bewältigen können, du gehörst zu Gott und du dienst ihm. Und deshalb lass dich nicht von all diesen Dingen gefangen nehmen. Er stand in einer Auseinandersetzung in Ephesus. Ich bin vor Jahren einmal in Ephesus gewesen. Man kann eine der großen Kirchen, die heute als Moschee benutzt wird, immer noch sehen. Von der christlichen Gemeinde ist nicht viel zu finden mehr in Ephesus. Aber damals war das eine große Gemeinde. Und sie hatte ihren Platz. Und sie war angefochten durch Einflüsse sehr unterschiedlicher Art. Modernes Denken, sage ich das mal so. Da waren Fragen der Bedeutung von Personen, finanzieller Einfluss, was auch immer. Unterschiedliche Dinge, ideologische Ausrichtung der Gemeinde. Timotheus mittendrin, du gehörst Gott und du dienst ihm. Lass dich von all diesen Dingen nicht gefangen nehmen. Was ist dann aber dran? Was heißt dann, kämpferisch glauben zu leben? Ich lese das mal. Bemühe dich vielmehr mit aller Kraft um ein Leben, mit dem du vor Gott bestehen kannst. Glaube. Bemühe dich um ein Leben, mit dem du vor Gott bestehen kannst. Merkt ihr, wie ganz Persönliches gefragt ist? Setzt alles daran, dass dir nichts wichtiger ist als Gott. an den du glaubst und dass du deine Mitmenschen von ganzem Herzen liebst. Was für einfache, was für banale Begriffe, oder? Dass du glaubst und deine Mitmenschen von Herzen liebst. Begegne ihnen mit Geduld. Ihr merkt, wir sind im Miteinander von Menschen. Wir sind in dem Beziehungsfeld an dieser Stelle. Begegne ihnen mit Geduld und mit Freundlichkeit. Und kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal fragen, was denkt ihr, was denn der gute Kampf des Glaubens? Was ist der gute Kampf des Glaubens? Wurden nicht um des Glaubens willen schon Menschen umgebracht? Ein guter Kampf des Glaubens? Seht ihr, da ist der Luther gewesen mit seinem Ansatz nach der Rechtfertigung Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die er im Glauben annimmt, und mit dieser Linie seines Lebens stand er plötzlich im Konflikt mit der herrschenden katholischen Kirche. Das wollte er gar nicht. Und er stand nicht nur im Konflikt mit der bestimmenden katholischen Kirche, sondern er stand auch im Konflikt mit in der politischen Landschaft. Denn da gab es die einen, die sagten, was der Luther sagt, ist richtig. Und die anderen sagten, der Mann muss weg. Und diese Zeit ist ja eine Zeit massiver Auseinandersetzungen gewesen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Paulus schreibt weiter, und ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Ich habe gedacht, diesen Aspekt, den müssen wir uns vor Augen halten. Den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, hat immer etwas damit zu tun, ob ich über den Horizont meines Alltags und meines Lebens hinaus schaue, auf Gott. Hat immer etwas damit zu tun. Ihr Lieben, merkt ihr das? Wie oft sind wir verbissen an dem, mit dem wir gerade zu tun haben? Wir beißen uns daran fest. Sei das in einer Auseinandersetzung mit einem anderen Menschen, sei das in den Alltagsfragen unseres Berufslebens, sei das in den Fragen der Umwelt, mit der wir zu tun haben. Die Fokussierung unseres Lebens geschieht immer auf einzelne Dinge. Und sie nehmen uns gefangen. Und Paulus hat schon vor 2000 Jahren seinem Mitarbeiter Timotheus geschrieben, kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben. Hat ihm gesagt, bitte lieber Timotheus, guck über den aktuellen Horizont hinaus. Schau auf Gott. Schau auf Gott. Das Leben, was er dir gibt, ist das, worauf es eigentlich ankommt. Merkt ihr, wie durch solch eine Äußerung, durch einen solchen Satz, die Dinge in unserem Leben auf ein gutes Niveau wieder in die Waage gebracht werden? Wie oft ist das so, dass die Dinge, die uns zu schaffen machen, unser Leben in eine Schieflage bringen? Und manchmal sagt man, hallo, mach mal einen Schritt zurück und guck dir das mal an, die Situation. Und es könnte dir passieren, dass du auf dasselbe nochmal neu drauf guckst und merkst, so heiß zu essen, wie es gekocht wird, ist es nicht. Ich will nicht einfach sagen, Konflikte sind unwichtig. Das ist nicht mein Thema. Aber Paulus gibt seinem Mitarbeiter Timotheus die Ewigkeitsperspektive mit auf den Weg. Und hilft ihm damit, über den Horizont des Alltags hinauszuschauen auf das, was eigentlich wichtig ist. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist und das du bekannt hast vor allen Zeugen. Und dann wird sozusagen der theologische Unterbau ihm nochmal gegeben. Gott, der alles Leben gibt und vor Jesus, der von Pontius Pilatus zum Tode verurteilt worden ist, weil er sich zu Jesus bekannte, befehle ich dir, führe deinen Auftrag so aus, dass niemand daran etwas auszusetzen hat, bis unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Ewigkeitsperspektive heißt, es geht nicht nur um einen Konflikt jetzt, hier und heute, sondern wir müssen danach fragen, welche Bedeutung hat das auf das Ganze hin? Wann er wiederkommt, das bestimmt Gott selbst. Er, der einzige und allmächtige Gott, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Er, der allein unsterblich ist und der in einem Licht lebt, das von niemand sonst ertragen kann und den kein Mensch je gesehen hat und auch keiner auf dieser Erde sehen kann. Ihm alleine gehört die Ehre, Ewigkeit und ewige Herrschaft. Das ist wahr. Timotheus, vergiss über dem, womit du hier zu tun hast, nicht, dass es eine Ewigkeitsperspektive gibt. Ihr Lieben, und jetzt frage ich mal, wir stehen gemeindlich, persönlich vor Fragen, die wir nicht überwinden können. Was bedeutet es, was kann es bedeuten, wenn wir da diesen Aspekt der Ewigkeit einbeziehen? Muss es nicht bedeuten, dass unser Blick geöffnet wird, neu geöffnet wird? Es ist interessant, wie dieser Abschnitt im 1. Timotheusbrief endet. Ganz am Ende steht, wir haben das vorhin noch nicht gehört, das habe ich auch gesagt, dass das noch nicht gelesen werden sollte, aber ich nenne das hier an dieser Stelle mal. Lieber Timotheus, bewahre sorgfältig, was Gott dir anvertraut hat. Halte dich fern von allem gottlosen Geschwätz und dem leeren Gerede von Leuten mit ihren angeblich neuen Erkenntnissen. Manche sind schon vom Glauben abgekommen, weil sie sich darauf eingelassen hat. Bewahre, was Gott dir anvertraut hat. Darum ist das so wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind als Menschen, die an Jesus Christus glauben, dass wir uns gegenseitig helfen, uns immer wieder erinnern an das Gute, was er uns gegeben hat, was er uns tut. Und von diesem Punkt her die Dinge überwinden. Ich hatte da gelegentlich drüber erzählt von meinem Bruder Winfried, der im vorletzten Jahr an Corona erkrankt ist und über Monate hinweg schwer krank war. Als er die ersten Schritte machte, um sich wieder mit beruflicher Rehabilitation zu beschäftigen, also die Möglichkeit wieder zu bekommen, in seinem Beruf zu arbeiten, bekam er eine für uns alle erschütternde Diagnose. Im Sommer des letzten Jahres wurde entdeckt, dass er einen Hirntumor hat. Das ist eine Nachricht gewesen, die kann einem den Boden unter den Füßen wegziehen. Wir als Geschwister und wir sind alle unterwegs als Menschen im Glauben. Wir haben überlegt, was können wir tun? Seit einigen Monaten treffen wir uns einmal im Monat als Geschwister aus unserer Herkunftsfamilie mit unseren Ehepartnern, um Zeit zu haben, miteinander in einem Austausch zu sein und füreinander zu beten. Und wir merken, dass Gott uns hilft, mit Fragen, die wir nicht einfach beantworten können, doch umzugehen. Ewigkeitsperspektive. Ich bin dankbar für diese Möglichkeit. Und ich sehe, dass das ein Geschenk ist, in einer Familie so sich zu treffen. Wir haben ja alle unsere eigenen Beziehungsfelder und Aufgabenfelder. Aber zu sagen, nein, einmal pro Monat sind wir zusammen für einen Abend und wir reden miteinander. Wir beten miteinander und wir merken, Gott hilft uns, diesen Aspekt von Ewigkeit vor Augen zu behalten. Wir wissen nicht, wie der Weg meines Bruders weitergeht. Wir wissen doch auch nicht, wie unser eigener Weg weitergeht. Aber sich so gegenseitig immer wieder daran zu erinnern, dass wir unterwegs sein wollen mit ihm, das, glaube ich, ist wichtig. Ich meine, dass es darum geht. Lass mich drei Dinge sagen, die ich an den Schluss stellen möchte. Ich bin überzeugt davon, es gibt keinen Glauben ohne Kampf. Es gibt keinen Glauben ohne Kampf. Es gibt keine Christusnachfolge ohne Widerstände. Aber es gibt einen Herrn. Und er gibt uns das Rüstzeug, das wir brauchen. Und er erinnert uns immer wieder, wohin wir gehören und wohin wir unterwegs sein wollen. Und mit diesem Rüstzeug sollen wir unterwegs sein in dieser Welt. Ich habe, als ich mir gestern Abend nochmal diese kleine Grafik anguckte, natürlich, man redet auch zu Hause darüber, da habe ich gedacht, ich muss das noch ein bisschen unterlegen. Man kann das jetzt noch nicht sehen, aber ihr könnt das ja nachher nochmal angucken. Fluoreszierender Stift und diese kleinen Kreuze mit einem gelben Hintergrund versehen. Gott möchte, dass wir in dieser Welt leben als seine Lichter. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gott möchte uns gebrauchen in dieser Welt, dass wir als seine Leute ein Zeugnis sind für ihn. Er gibt uns alles, was wir dafür brauchen. Die Frage ist, ob wir diesen Blick auf ihn immer wieder gewinnen. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Gott segne uns. Lasst uns miteinander beten. Lasst uns das gerne tun in einer Gebetsgemeinschaft. Ich lade dazu herzlich ein und werde diese Zeit dann auch abschließen. Lasst uns miteinander beten.